Die Geschichte des Geldes. Wie funktioniert Geld? Da hatte Hannibal eine sehr wichtige Frage gestellt. Eine Frage, die auch heute noch viele Menschen beschäftigt. Denn obwohl fast alles, was auf der Welt passiert, irgendwie mit Geld zu tun hat, durchschaut man nicht ganz leicht, wie es funktioniert. Arbeiten deine Eltern auch viele Stunden täglich, um Geld zu verdienen? Das tun nämlich die meisten Erwachsenen die meiste Zeit ihres Lebens. Und wenn du deine Eltern mal fragst, ob du neue Schuhe bekommst oder in den Freizeitpark darfst, sagen sie dann auch gerne: Tut uns leid, dafür haben wir gerade kein Geld. Du selbst hast wahrscheinlich auch regelmäßig mit Geld zu tun. Du kaufst dir Süßigkeiten, bekommst es zum Geburtstag geschenkt oder sparst es, um dir zum Beispiel ein Skateboard zu kaufen. Geld war das Geheimnis des karthagischen Marktes und vieler anderer großer Märkte in der Geschichte. Geld ermöglichte es einer großen Anzahl wildfremder Leute, miteinander klarzukommen, zusammenzuarbeiten und sich über den Preis von Waren zu einigen. Aber was genau ist Geld? In verschiedenen Epochen und an verschiedenen Orten der Welt haben die Menschen unterschiedliche Arten von Geld erfunden. Aber all diese Geldarten beruhten auf demselben Prinzip. Man produziert etwas, das andere Menschen so unbedingt haben wollen, dass sie bereit sind, dafür Schuhe, Feigen oder Skateboards zu verkaufen. Als der Markt in Karthago gegründet wurde, verwendete man Edelmetallklumpen als Geld. Gold oder Silber zum Beispiel. Einige Jahrhunderte später kamen die Menschen in Ephesos und Umgebung auf die Idee, schöne Münzen aus diesen Metallklumpen zu prägen. Griechische Kaufleute wie Heraklit und sein Vater brachten diese Idee schließlich nach Karthago und die Karthager begannen, ihre eigenen Münzen zu prägen. In anderen Ländern hatte man andere Arten von Geld. In vielen Teilen Ostafrikas und Südasiens zum Beispiel benutzte man Kauri-Muscheln. Das sind besonders hübsche Muscheln, die auf bestimmten Inseln und an den afrikanischen und asiatischen Küsten vorkommen. In diesen Gegenden konnten die Menschen Reis, Sojabohnen oder Schweine für Kauri-Muscheln verkaufen. Oder sie gingen mit einem Sack voller Kauri-Muscheln auf den Markt, um damit Schuhe, Töpfe, Haarschnitte und was sie sonst noch so brauchten, zu kaufen. In der Neuzeit kamen in den meisten Ländern bunte Papierscheine als Geld auf. Du hast in deinem Portemonnaie bestimmt auch ab und zu einen Geldschein, oder? Dabei besteht das meiste Geld heute gar nicht mehr aus Metallmünzen oder Papier und erst recht nicht aus Muscheln. Weißt du, woraus? Richtig. Aus elektronischen Informationen in Computern. Ein heutiger Millionär wird seine Million kaum als Haufen aus 100.000 10-Euro-Scheinen oder einer Million 1-Euro-Münzen horten. Stattdessen ist in einer Datei auf einem großen Bankcomputer vermerkt, dass er tatsächlich 1 Million Euro besitzt. Und wenn man zum Beispiel Schuhe für 100 Euro kauft, überweist man einfach einen Teil seiner elektronischen Euro auf das Konto des Schuhladens. Das kann man per Kreditkarte machen oder mit ein paar Klicks auf dem Computer oder Smartphone. Und selbst wenn sich der Laden irgendwo weit weg befindet, vielleicht sogar im Ausland, erhält er den Betrag innerhalb weniger Sekunden.